Hallo Katrin, willkommen auf meiner Couch. Hallo Julia, ja, danke, dass ich dich besuchen darf. Ja, und herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr da draußen, vielleicht auch auf dem Sofa oder auch nicht auf dem Sofa. Ja, wir haben mal wieder eine Sofa-Folge. Die Quote ist gerade relativ hoch, denn ich bin für ein Wochenende in Toulouse und besuche die Julia. Und ich finde, dafür, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sonst nicht begrüßt, weil das sonst mein Part ist, hast du das gar nicht schlecht gemacht. Dankeschön, ich gebe mir Mühe. Ich höre dir ja auch immer zu dabei. Na, immerhin. Ja. Jawohl, nein. Wir sitzen gemütlich in Toulouse und genießen das nicht so wirklich schöne Wetter, weil es ist tatsächlich, man sollte meinen, ich steige Ende März in Hamburg in den Flieger und fliege nach Südfrankreich. Und alle so, oh toll, du fliegst nach Südfrankreich. Und dann dachte ich nur so, naja, aber in Hamburg ist die Wettervorhersage deutlich besser. Also es scheint in Hamburg richtig toll zu sein. Eine Freundin schrieb mir auch irgendwie, ob ich auch so herrliches Wetter hätte. Das konnte ich jetzt irgendwie nicht bestätigen. Also wir haben hier mehr so die Softshelljacken an und den Schirm in der Hand, weil das Wetter sehr aprillig ist und warm ist es auch nicht wirklich. Insofern, ja, haben wir auch eine gute Ausrede, strickend auf dem Sofa zu sitzen und nicht das schöne Wetter zu genießen. Ich finde ja auch, dass mit dem schönen Wetter, das kommt ja ganz drauf an, wie man es nimmt, weil es ist ja viel mehr Gelegenheit, warme Wollpullis zu tragen. Deswegen bist du auch nach Südfrankreich gezogen. Ja, nee. Nein, ich habe es ja sonst nicht so mit Wärme, deswegen werde ich Julia, glaube ich, auch nie im Hochsommer hier besuchen, sondern bin tatsächlich relativ freiwillig in den Norden gezogen damals. Aber so jetzt, wenn schon in Hamburg die Temperaturen in Richtung 20 Grad und drüber gehen, finde ich, muss ich hier nicht bei 15 Grad und Regen sitzen. Das ist dann schon ein bisschen merkwürdig. Immerhin kommt zwischendurch auch mal die Sonne raus, aber warm ist es trotzdem nicht. Bist aber auch wählerisch. Ja, Entschuldigung, wenn ich in Südfrankreich bin, darf es auch schön sein. Es ist eben Aprilwetter. Na gut, wir nehmen Aprilwetter auch. Wollen wir vielleicht einfach mal einsteigen in das eigentliche Thema dieses Podcasts und ein bisschen ja, über Strickstücke reden? Das ist eine sehr gute Idee. Hast du irgendwas fertig? Ja, ich habe in der Tat zwei Dinge fertig, und zwar zwei Geschenke. Von dem einen habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, einen Loopschal, den ich für eine Freundin gestrickt habe oder den ich da stricken wollte. Den habe ich fertig gestrickt mit relativ schnellen Nadeln diese Woche, nachdem ich mich nicht so richtig aufraffen konnte. Und der ist in der Post. Und da sie heute Geburtstag hat, hat sie ihn auch schon ausgepackt und sich dafür bedankt. Er gefällt ihr gut und insofern, ja, Ziel erfüllt. Das ist ein Loopschal, den ich gestrickt habe aus Schachenmeier-Boston-Wolle. Das ist relativ dicke Wolle mit, ich glaube, sowas wie 50 Meter auf 50 Gramm oder so. Besteht zu 70% aus Acryl und 30% aus Wolle. Aber das ist jemand, der, glaube ich, im Alltag auch nicht so viel Zeit hat. Also meine Freundin, für Handwäsche und sorgsamen Umgang. Insofern, wenn sie das Ding in die Waschmaschine werfen kann, ist fein. Ich habe gerade 50% Wolle und 30% Acryl gehört und dachte, warte, da fehlen doch noch 20%. Nein, 70, 30. Ja, ist mir dann auch aufgegangen. Genau, und die Anleitung, die ich gestrickt habe, heißt Norma's Three-Way Scarf. Wie auch immer. Also ich fand es jetzt nicht besonders aufregend, aber es war ein Loopschal mit so einem Rippenmuster rechts, links, wo mal die Rippen alle paar Reihen sich gegeneinander versetzen und dann wieder zurück. Also so, dass es keine durchgehenden Streifen ergibt. Sieht ganz nett aus. War jetzt nicht besonders aufregend, aber was anderes. Also letztes Jahr hatte ich eher schon einen Loopschal gestrickt aus relativ dicker Wolle, weil sie das so toll fand und gerne noch einen gehabt hat, sich noch einen gewünscht hat. Meine Sprache ist schon ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich halt gefragt, ob es das gleiche sein soll oder ob ich mir was überlegen kann. Dann meint sie, nein, ich dürfe mir selber was ausdenken. Und dann habe ich halt nach was anderem gesucht und diesen hier gefunden und fand den ganz schön. Und ja, ich glaube, das Ergebnis ist, die Beschenkte freut sich, dann ist alles richtig, würde ich sagen. Und dann habe ich noch ein Babymützchen gestrickt. Das habe ich tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen Anfang März schon fertig gestrickt aus einem Rest Drachenwolle, Sockenwolle, Tweed. Das habe ich ohne Anleitung gestrickt. Ich hatte eine im Kopf, nach der ich schon mal Mützen gestrickt habe. Die war damals kostenlos, ist es jetzt nicht mehr. Und ich hatte sie leider nicht in meiner Library gespeichert und das PDF hatte ich nur auf meinem Tablet, was nicht mehr funktioniert. Insofern kam ich an die Anleitung nicht mehr ran und war nicht gewillt dafür, was zu bezahlen, weil so schwierig war es dann auch nicht und habe das Freestyle nachempfunden. Da wird halt, also man strickt einfach im Kreis ohne Abnahmen und teilt dann am Ende die Wolle sozusagen in drei Teile und macht drei Zipfel draus. Kann man auf dem Foto ganz gut nachlesen. Und dann habe ich die mit einem Three-Needle-Bind-Off abgekettet oben, sodass es halt so ein bisschen oben aus, von oben ein bisschen aussieht wie so eine Krone. Genau, das sind die Sachen, die ich fertig habe. Diese Babymütze hat dann jetzt tatsächlich aber fast 3 Wochen rumgelegen, ohne dass irgendwas damit passiert ist. Und dann habe ich sie zusammen mit dem Loopschal wenigstens kurz gewaschen. Und ja, verschicken muss ich sie dann, wenn ich wieder in Hamburg bin. Noch liegt sie auf meinem Schreibtisch rum. Da ist noch nicht viel mit passiert, aber so schnell wächst so ein Baby dann ja auch nicht. Habe ich mir überlegt. Das stimmt. Zumindest sollte da noch keine Gefahr sein, dass die Mütze nicht mehr passt. Ich habe sie aber auch recht großzügig gestrickt, glaube ich. Könnte für den nächsten Winter auch noch passen. Ja, das waren meine fertigen Projekte. Oh Gott, dann bin ich jetzt dran. Ja, dann bist du jetzt dran. Warte, ich, Du bist die Nadel aus dem Leben. Entschuldigung. Ja, du bist jetzt dran. Ich mach's kurz. Ich habe tatsächlich ein Projekt fertig. Es ist auch ein etwas größeres als beim letzten Mal. Es ist ein paar Socken. Hm. Ja, Ringelsocken für meinen Freund mal wieder, weil der kann von selbstgestrickten Socken nicht genug bekommen. Und ich bin ja glücklich, wenn ja das Strickprojekt gewürdigt wird, sag genau. Ich mal. Und du hast schon erzählt, du konntest die noch nicht mal fotografieren, weil er sie die quasi von den Nadeln weg an die Füße gezogen hat oder so ähnlich. Ja, genau. Also die sind weder gewaschen, gespannt noch irgendwas. Die sind direkt auf seine Füße gegangen. Das heißt, wenn er sie auszieht, dann zieht sich das Bündchen auch immer noch so zusammen wie frisch gestrickt. Weil ich finde immer, wenn man das einmal nass gemacht hat, wenn man das, also Socken spanne ich ja nicht, aber ich weiche sie halt einmal ein und dann verändert sich das Bündchen ein bisschen. Das sieht also immer noch genauso aus. Es gibt noch keine Fotos. Dafür haben sie schon kleine Pillknüdelchen hinten an der Ferse, weil er die immer in seinen Turnschuhen anhat. Also es wird irgendwann ein Foto geben. Es wird kein besonders schönes Foto sein. Und ja, die Socken werden einfach schon getragen aussehen. Ja, aber das ist doch dann auch ein Zeichen für, sie werden geliebt. Das ist doch eigentlich genau das, was man sich so wünscht für sein Strickzeug, oder? Ja, und es sind Restesocken, weil ich kein... Also nein... Ich habe noch ganze Knäule Sockenwolle, aber die sind rosa und pink und die gebe ich nicht her, die sind für mich. Verständlich. Und deswegen habe ich ihm einfach meine Tüte mit den Resten, mit den Sockenwollresten gegeben und er hat dann wild kombiniert. Die sind, also die eine Wolle ist ganz einfach, die ist rot und die andere ist, ich glaube Vanillezucker hieß die Färbung. Das sind so beige-brauntöne mit ein bisschen rosa Einschlag an manchen Stellen. Also klingt jetzt überhaupt nicht männlich. Nee, nicht wirklich. Aber in Kombination mit dem Rot, also ich habe immer abwechselnd eine Reihe, eine Runde Rot und eine in der handgefärbten Wolle gestrickt, sieht das total gut aus. Na gut, dann stelle ich mir das jetzt einfach mal vor und warte aufs Foto. Ja, es wird Fotos geben. Er muss die ja erstmal wieder mitbringen, er ist ja nicht da. Stimmt, der ist unterwegs. Deswegen kann ich sie auch noch nicht mal angucken, noch nicht mal am Fuß sozusagen. Ja, das stimmt. Ja, und das war's dann auch schon von meinen fertigen Projekten. Okay, das ist immer noch nicht so ausgiebig. Aber ich gebe zu, meine waren jetzt auch nicht wirklich riesig ergiebig. Ja, ansonsten habe ich 3 relativ neue Projekte in Arbeit. Das erste, was ich angeschlagen habe, war Polarity von, Designerin habe ich nicht mehr rausgesucht, wollte ich eigentlich. Egal, das gab es irgendwie in den ersten Tagen kostenlos, mittlerweile muss man es, glaube ich, bezahlen. Das ist ein Muster mit Hebemaschen. Ich stricke das aus einer Wolle, die ich in Hamburg auf dem Wollfest gekauft habe. Ist pelzscharf, handgesponnen von Verlockend. Pelzscharf? Das stand da dran, als, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich doch nicht aus, was auch immer pelzscharf ist. Vielleicht kann es uns jemand erklären, sonst kann ich auch nochmal verlinken, weil die Wolle gibt's auf Ravelry nicht als Wolle eingepflegt. Ich kann aber verlinken die Seite von der Anbieterin, bei der ich das in Hamburg gekauft habe. Ich guck parallel mal, das interessiert mich ja jetzt. Na gut, dann guck du parallel mal. Also es ist ein ganz gut geeignetes Mitnahmeprojekt, weil es relativ mindless ist. Das hatte ich auch mit in Leipzig, aber dazu später, also zum Stichwort Leipzig noch später. In Leipzig habe ich mir die Wolle für das nächste Projekt gekauft, nämlich die neue Anleitung von Lucy Haig. Das ist ja diese Designerin aus Edinburgh, die so viele Sachen mit diesen keltischen Knoten designt und zuletzt das Lindisfarne, was ja auch ganz viele gestrickt haben, mit diesem, wo das Ganze dann zweifarbig geworden ist. Und das neueste heißt Durrow oder Durrow, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das weiß man bei ihr ja nie, wie die ausgesprochen werden. Genau, also weiß ich nicht und ich habe es auch nicht mehr recherchiert. Und dazu brauchte man im Idealfall entweder vier verschiedene Farben oder zwei verschiedene Farben, aber halt insgesamt auch 400 Gramm. Und ja, ich hatte nicht passend 400 Gramm einfarbige Wolle in Sockenwollstärke, die irgendwie zwei- oder vierfarbig zusammengepasst hätte. Und insofern habe ich dann in Leipzig dafür was eingekauft. Das sind Blau- und Grautöne geworden und habe jetzt angefangen. Und es macht mir sehr viel Spaß, aber es ist was ich beim Podcasten definitiv nicht stricken kann, weil ja, man strickt außenrum erstmal Quadrate mit diesen keltischen Knoten. Und zwar strickt man die eine Hälfte der Quadrate von innen nach außen, kettet sie dann nicht ab, sondern strickt die anderen Quadrate sozusagen an die offenen Kanten dran von außen nach innen, sodass man hinterher wie so ein großes V aus diesen Quadraten zusammenlegt. Dann kommt ein I-Cord außenrum und innen drin wird quasi aufgefüllt, sodass es hinterher ein Dreieckstuch wird. Und ich habe immerhin schon ein Quadrat fertig und das zweite ist so, naja, fast auf der Hälfte, würde ich sagen. Aber das ist tatsächlich was, was nicht neben dem Podcast geht. Also so mit Julia auf dem Sofa alleine ohne Podcast geht das aber nicht, wenn ich nebenbei auch noch versuche, sinnvolle Dinge in ein Mikrofon zu sprechen. Genau, das ist also noch in Arbeit. Und dann, ich habe nebenbei mal geguckt, das Pelzschaf scheint einfach ein Gotlandschaf zu sein. Ah, warum auch immer es Pelzschaf heißt. Also hier auf der Seite heißt es gotländisches Pelzschaf. Vielleicht ist Pelzschaf dann einfach nur die Kurzform. Aber Google, ich habe jetzt Pelzschaf gegoogelt und das Erste, was kommt, ist gleich Gotlandschaf, das vom Typ Pelzschaf ist. Okay. Was auch immer das ist. Was auch immer ein Pelzschaf ist. Aber Gotlandschaf sagt mir was. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, als Nicht-Spinner. Spinnen wir nicht allein ein bisschen? Ja, ein bisschen spinnen wir alle, genau. Das aber erinnert mich an diese Werbung. Genau, aber ich nehme keine Wolle dazu in die Hand. Das stimmt. Genau, und das, was ich gerade stricke, also was ich jetzt gerade während des Sprechens sozusagen in der Hand habe, ist Baustabini, eine Mütze, und zwar die aktuelle Mütze für die diesjährige Shetland Wool Week. Design von Gudrun Johnston. Denn ich werde tatsächlich im September auf die Shetland Wool Week reisen. Zusammen Yay! Mit ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Zusammen mit Diana, also ihr kennt sie wahrscheinlich als Schlumpfine aus dem Ravelry Podcasting auf Deutsch Forum. Ich hatte die Idee und habe sie dann spontan bei einer der Knitnights, wo wir uns getroffen haben, gefragt, ob sie nicht Lust hätte mitzukommen, weil sie ja auch sagt, ihr Mann sagt immer, mach doch einfach und fahr doch irgendwo hin, wenn du Lust hast. Und ja, dann haben wir uns kurz angeguckt und gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und ja, also stricke ich jetzt die Mütze für die diesjährige Shetland Wool Week. Da scheint es jedes Jahr noch, also nicht von Anfang an, aber es scheint jetzt in den letzten Jahren jedes Mal halt eine Designerin zu geben, die dann die Mütze für die Wool Week designt. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich die auch mal stricken und ja, kämpfe gerade ein bisschen mit meiner Vereilfadenspannung und bin aber relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Mal schauen. Das sind so kleine Dreiecke, die in verschiedene Richtungen zeigen und insgesamt sind es drei Farben. Ich habe einen Braun und einen Naturton, die mir Julia mal geschenkt haben, die beiden Knäulchen. Die sind tatsächlich von der Shetland Wool Week 2012. Stimmt, die hast du dort gekauft, genau. Und dann habe ich dazu noch so ein Rostorange gekauft. Und die Dreierkombi gefällt mir sehr gut. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf, die Mütze zu tragen, auch wenn es jetzt auf den Sommer zugeht. Aber nun ja, auf den Shetlands werde ich sie spätestens brauchen, glaube ich. Ja, das sind so meine Projekte, die in Arbeit sind und ja, und bei dir sehe ich auch, der Pulli macht den Zieleinlauf, glaube ich, gleich. Ja, ich hoffe es. Ich kämpfe ja immer so ein bisschen mit dem Pulli, weil er dann doch, es gibt keine richtige Anleitung dafür, ich muss dann immer ausmessen, dann muss mein Freund den nochmal anprobieren, dann wird nochmal ausdiskutiert, ob er jetzt zu lang, zu weit, zu eng, zu groß, zu klein ist, zu dunkel, zu hell, zu was auch immer. Ich habe den einen Ärmel, also ich stricke die Armkugeln von oben ein, einfach auch, weil die Wolle so dick ist und wenn ich die dann einnähe, dann legen sich ja sozusagen zwei Lagen um und das gibt dann einfach so eine wulstige Naht und so kann ich auch besser kontrollieren, ja, dass der Ärmel halt gut passt beim Runterstricken. Ja, das kann man so gut kontrollieren, dass man den dann auch noch dreimal aufmachen kann. Wenn der Freund sagt, nee, also hier ist noch ein bisschen zu weit. Und dann hatte ich den ersten Ärmel fertig und dann habe ich den Pulli erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich mich erholen musste. Verständlich. Ja, ich hatte einfach nicht die Ruhe, um die zweite Armkugel aufzunehmen, weil man ja dann die Maschen um den Armausschnitt so, wie heißt denn das? Also, naja, jedenfalls das Loch, wo der Arm reinkommt, wo der Ärmel reinkommt, um die Maschen da drumherum aufzunehmen und oben macht man das dann mit Verkürzen rein und da musste ich ein bisschen aufpassen, mitzählen und so weiter und da hatte ich einfach nicht die Ruhe für. Aber irgendwann die Tage hatte ich dann schon mal angefangen, war nicht besonders weit gekommen, aber gestern dann zwischendurch immer mal habe ich ein bisschen an der Armkugel gestrickt und dann auch tatsächlich den ganzen Ärmel runter, weil wenn man einmal in der Runde dabei ist, dann geht das mit 7er Nadeln. 7er, Ja, 6,5er ziemlich mit dicken Nadeln. zügig. Ja, genau. Ich sag doch, irgendwie ist meine Sprache heute gestört. Dann geht das auch ganz fix. Das heißt, den habe ich dann fertig gemacht und jetzt bin ich gerade beim Halsausschnitt. Halsblende heißt das. Na, da, wo der Kopf durchgeht. Halsausschnitt schon? Ja. Ja, Da kommt irgendwie. ja auch noch eine Blende dran, also auch einfach nur ein paar Reihen glatt rechts, dass sich das so ein bisschen rollt vom Hals weg. Das haben wir so abgesprochen. Und dann muss ich ihn nur noch waschen, Fäden vernähen und dann ist er fertig. Das Gute ist, ich habe die Enden aneinander gefilzt. Das ist ja eine reine Wolle, also pure Wolle, 100% Wolle. Aus Großbritannien, Black Welsh. Und da geht das ganz gut, da kann man das aneinander filzen. Ich drösel dann immer die einzelnen Fäden auseinander, reiß die auf unterschiedliche Längen ab und mache das bei dem anderen Stück gegengleich und dann lege ich die übereinander mit ein bisschen Spucke und Ja. dann filzt sich das super zusammen. Ja, das ist doch hervorragend. Ja, der Pulli sieht gut aus. Es riecht ein bisschen nach Schaf. Ja, Aber das das gehört sich so, finde ich. muss man mögen, ich mag's, mein Freund zum Glück auch, der freut sich schon, also auch wegen des Schafgeruchs. Ja, komisch, ne? Ja, aber ist doch gut. Ja. Ja, aber dann ist da endlich ein Ende in Sicht. Ich verspreche das ja schon gefühlt seit 3 Podcast-Folgen, dass der bald mal Ja, du fertig hast ist. beim letzten Mal bei mir gesagt, du hoffst es noch bis zum Check-in zu schaffen. Das Ja, haben bis zu diesem wir. Check-in schaffe ich das. Genau, aber den letzten Check-in haben wir definitiv gerissen dafür, würde ich sagen. Das stimmt. Ja. Also, das ist der, den ich auch jetzt gerade in der Hand habe. Dann habe ich was Neues angeschlagen, weil ich letztes Wochenende unterwegs war im Flieger und da brauche ich ja ein portables Projekt, eins, bei dem ich auch einfach stricken kann und nicht ständig rechnen und nachdenken muss, sondern einfach nur Ja, und stricken so ein kann. ganzer Pullover aus dicker Wolle, geben wir es zu, ist nicht wirklich portabel, wenn man mit Handgepäck reist. Da ist der Koffer ja schon halb voll. Ja, das ist so ein bisschen wie mein Wollschwein, also known as das Ja, ich Teppichmonster. glaube, das ist jetzt mehr so ein Insider. Also Julia hat eine Strickjacke, die tatsächlich, naja, also Schweinchenrosa wäre gemein, aber sie ist rosafarben, Und aber Lavendel, die ist so ja, stimmt, meliert. da ist noch so ein bisschen Melier drin, aber so die Grundfarbe ist eher rosa, aber mehr so ein zartes, cremiges Rosa, also nicht so ein. Sag ruhig Schweinchenrosa, das ist Ja, es ist okay. Schweinchenrosa, aber ich finde, es hat doch so einen Pastelltouch irgendwie dran. Ja. Und diese Jacke ist irgendwie extrem dick und voluminös. Ich weiß Die nicht, ist Patent oder Patent, so. ja, die ist Genau, aus die, also die Patent. flufft ohne Ende auf. Und wenn Julia sie anhat, sieht sie fast aus wie ein Michelin-Männchen, weil diese Jacke einfach so viel Volumen hat. Aber sie ist extrem kuschelig, und Julia sieht darin immer völlig glücklich aus. Bin ich auch, aber wenn ich sie in meinen Handgepäckkoffer tue, dann muss ich mich auf den kleinen Koffer draufsetzen, damit er zugeht. Und wenn man dann den Reißverschluss wieder aufmacht, dann explodiert halt der Koffer. Ja, deswegen ist es nicht handgepäcktauglich. Ja, wo waren wir Wo wir jetzt? stehen, dass wir gesagt haben, dieser Pullover ist nicht Ah, handgepäcktauglich, weswegen du ein anderes Reiseprojekt brauchtest. ja. Weil ich habe jetzt gerade das 8. Knäuel angefangen, A 100 Gramm, sprich, der hat auch schon 700 Gramm der Pulli. Das kann man falten, wie man will, das wird einfach nicht dünn. Ja, und deswegen habe ich ein anderes Projekt angeschlagen, das ganz im Sinne der ich sage einfach MMM. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das heißt, aber das weiß ja Motivation, keiner. Motto, Meilensteine in beliebiger Reihenfolge. Ich glaube, die Genau. Reihenfolge ist anders. Macht nichts. Jedenfalls ist das Monatsmotto da ja gewesen, inspiriert von. Und ich höre zwei andere Podcasts, die beide, also beim einen war es ein Wearable Blanket Cowl, also Knitalong, und bei den anderen war es, glaube ich, ein Poncho Knitalong, wobei auch große Schals und alles gezielt haben. Also sozusagen das gleiche Thema und ich hatte dann schon länger im Kopf, den Om-Shawl zu stricken, der im Moment auch ganz beliebt ist, glaube ich. Ja, habe ich auch schon mehrfach gesehen. Also bei dir jetzt, aber sonst auch schon ein bisschen häufiger gesehen. Und ich habe mir dann gesagt, ja, ich stricke nur fix den Pulli zu Ende und dann lege ich los. Ja, der Pulli ist noch nicht fertig, aber ich brauchte nun ein Reiseprojekt, also habe ich angefangen. Einer der Knit-Alongs ist schon zu Ende, der andere, der war dann 2 Tage, nachdem ich gesagt habe, ich fange jetzt an zu Ende. Ja, der Wille zählt, oder? Ja, ich denke auch. Und da sind auch noch nicht alle fertig. Da kann ich also immer noch ein bisschen Motivation bekommen. Und er heißt aber bei mir nicht Om-Shawl, sondern Im-Shawl, also sozusagen übersetzt auf Deutsch Im-Shawl, weil ich mich nur so lose an die Anleitung halte. Meine Maschenprobe stimmt natürlich mal wieder nicht. Deswegen mache ich halt unterschiedliche Wiederholungen und ich möchte den auch ein bisschen breiter machen, weil die Originalbreite, ich bin ja relativ groß gewachsen, für mich dann kein Poncho ergeben würde wahrscheinlich. Deswegen habe ich ein paar Zentimeter dazugegeben, dann wird er natürlich automatisch länger. Dann habe ich jetzt, also der Om-Shawl wird eigentlich aus 4 verschiedenen Farben, meine ich, gestrickt. Eine Grundfarbe und dann hat man so 3 Kontraststreifen. Und aus den 3 Kontrastfarben dann auch noch ein Vereilteil, so im Herringbone, also in so Diagonalstreifen. Und ich werde wahrscheinlich mit der Wolle, welche Wolle nehme ich eigentlich? Ja, das könntest du. Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen, oder? Ja, vielleicht, aber. Also die Hauptfarbe und eine Kontrastfarbe habe ich selber gefärbt auf Wolle, die ich letztes Jahr in den Pyrenäen gekauft habe. Das ist, ja, Laine des Pyrénées, also es ist tatsächlich Pyrenäenwolle, ich weiß nicht genau, welche Rasse. Ist ein bisschen grober, ein bisschen rustikaler, sag ich mal. Mhm. Aber schön, schön fluffig. Ich habe die in hellgrau mit einem leichten Blaustich gefärbt und in, ich sag mal, knallpink. Ja, das unterschreibe ich. Sie leuchtet uns da gerade von der Fensterbank an, weil zur Abwechslung die Sonne reinscheint. Und es leuchtet gerade ganz gut, ja? Ja. Und dann hatte ich noch Restwolle von 2 anderen Projekten. Eins ist so ein dunkles Petrolblau und das andere, das Helltürkis, passend zu meiner Couch, das von dem Kleid übrig ist, von dem Strickkleid, das ich jetzt gerade fertig habe. Und die Restwolle wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Da muss ich dann nochmal überlegen, ob ich vielleicht die Farbstreifen nur auf der anderen Seite, also nur auf der einen Seite mache oder den Vereilteil ein bisschen einkürze. Aber ich nehme halt die Anleitung eher so als grobe Inspiration, sag ich mal vorsichtig. Du siehst unzufrieden aus. Ja, ich sehe unzufrieden aus. Ich habe meine Reihe vergessen. Vergessen? Ja, ich habe die Reihe, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 6 vor der Reihe 5 gestrickt, beziehungsweise habe die Reihe 5 schlicht vergessen. Und das lässt sich nicht einfügen? Naja, ich müsste die eins weiter rüber haben. Also ich habe jetzt quasi eine ganze Runde an meinem Kopf gestrickt. Und das Muster sieht halt vor, dass man einmal 3 Maschen in der einen Farbe und eine Masche in der anderen Farbe strickt und das Ganze dann danach in der Reihe nochmal um 1 versetzt. Und ich habe halt zu früh versetzt sozusagen und jetzt fehlt mir eine Masche. Und ich überlege, ob ich das jetzt wieder aufribbel oder ob ich das jetzt so lasse. Es ist ja nur eine Reihe. Es ist nur eine Reihe. Ich glaube auch, ich werde es wieder aufmachen, sonst ärgere ich mich hinterher durchgehend. Ja. Auch wenn es sich nicht so richtig angenehm aufziehen lässt. Aber das mache ich jetzt wohl mal. Dann kann ich weiterreden. Oder ich will dich nicht weiter unterbrechen. Entschuldigung. Oh, das, ja, das kommt davon, wenn man redet beim Stricken. Dann lass das doch nach. Ja, ich höre auf zu podcasten. Erzähl du einfach, mach du den Podcast heute alleine. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Nee, stimmt, ich habe so viel mehr zu erzählen. Vielleicht höre ich auch einfach auf zu stricken. Also, Om-Shawl ist angeschlagen. Ich habe auch schon den 2. Kontraststreifen fertig. Ich muss jetzt nochmal die Maschenprobe für die 3. Farbe stricken. Und dann war ich beim Spinntreff und habe da noch gesponnen. Also das gute Schaflamm auf dem Rad hat sich leider nicht bewegt, da bin ich nicht zugekommen. Aber ich hatte meine Spindel mit, wie eigentlich fast immer, wenn ich mobil spinne. Also wenn ich unterwegs bin zu Spinntreffen. Und habe am BFL Bambuskammzug weitergesponnen vom Wollfest. Ich kann auch sagen, es ist wirklich ein Ende in Sicht. Also nein, er ist noch nicht fertig, aber ich habe noch so 30 cm Kammzug. Es ist ein Ende in Sicht und zwirnen werde ich dann auf dem Rad. Das geht eh schneller und ich finde Zwirnen auf der Spindel auch irgendwie nicht so sexy, muss ich sagen. Ja, das keine ist Ahnung, mir irgendwie. fehlt die Fachkenntnis. Ja, es gibt Leute, die machen das auch auf der Spindel, machen alles auf der Spindel, aber ich glaube, es gibt auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Spinnern, die auf der Spindel zwar spinnen, aber Zwirn lieber mit dem Rad machen. Und selbst wenn nicht, ich mache das so. Ja, egal. Jeder so, wie es am meisten Spaß macht, würde ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen gewebt haben diesen Monat, aber da bin ich auch nicht zugekommen. Es war eben ein bunter Monat. Ja, wie das so ist, genau. Damit kommen wir wahrscheinlich auch schon fast zu dem nächsten Punkt, oder? Der da heißt Katrins Kosmos? Katrins Kosmos. Und Katrins Kosmos war sehr ausgiebig. Mein Monat war ziemlich vollgepackt, muss ich sagen. Und sind lauter spannende Sachen passiert. Ich fange mal vorne an. Ich hatte ja bei der letzten Folge erzählt, dass ich in der nächsten Woche in die Elbphilharmonie gehen würde, in den kleinen Saal. Das ist leider nichts geworden, da das war ein Dienstag, wo das passieren sollte, und ich habe mir an dem Wochenende irgendwie Magen-Darm-Kram eingefangen. Ich wusste gar nicht, dass du gar nicht da warst. Ja, siehst du, wir sind noch nicht dazu gekommen, darüber zu reden. Ich war also dann nicht in der Elfi. Also, wir waren gerade 2 Tage am Stück zusammen und du hast nicht die Zeit gehabt, mir das zu erzählen. Ja, ich kann dir doch nicht alles vorher erzählen. Dann ist der Podcast doch langweilig, wenn ich dir nur Dinge erzähle, die du schon weißt. Na. Auf jeden Fall, mir ging es zwar schon wieder gut und ich bin auch am nächsten Tag arbeiten gegangen, aber ich dachte mir so, ich hatte halt auch schon wieder angefangen zu essen, aber das hatte halt dementsprechend noch ziemlich Geräusche in meinem Bauch gemacht. Und ich dachte mir so, mit einem Konzert sitzen und dann so lautes Bauchkrummeln ist vielleicht nicht so toll. Und das mit der Akustik der Elfi. Genau, also es war der kleine Saal, der ist ja nicht ganz so krass wie der große Saal, aber ich dachte mir, lieber nicht. Und dann habe ich eine Freundin, die gerade ein bisschen Aufmunterung brauchte, gefragt, ob sie spontan Lust und Zeit hat, und habe sie dann mit meinem Mann in die Elfi geschickt und sie war total glücklich. Aber ich denke, dein Mann konnte nicht. Das war der erste Termin, da konnte er nicht. Wir hatten 2 Karten. Klar. Er hat letztes Jahr, als es noch Karten zu kaufen ging, für ein Konzert im großen und für ein Konzert im kleinen Saal Tickets besorgt und mir zum Geburtstag geschenkt. Und im großen Saal war ich mit einer Freundin, weil er nicht konnte, und im kleinen Saal war er dann mit einer Freundin, weil ich nicht konnte. Und so haben wir 2 Leute glücklich gemacht und waren jeweils ohne den anderen in der Elbphilharmonie. Oh, gut. Genau, aber ich habe Hoffnung. Ich darf da ja, wie gesagt, im Herbst selber singen. Insofern sehe ich den kleinen Saal dann von der Bühne aus. Das ist doch vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Genau, insofern, da kann ich jetzt leider nicht so viel drüber berichten, aber sowohl mein Mann als auch unsere Freundin waren sehr begeistert. Und insofern, ja, ich habe wohl was verpasst, aber das kann ich dann auch nicht ändern. Genau, dann war ich in Leipzig beim Wollefest. Das haben wir ja in der Podcasting auf Deutschgruppe auch schon ein bisschen diskutiert, da in der Yeti im Yeti Unterwegs-Thread. Und das war total schön. Der Tag war anstrengend. Also ich bin morgens um 6 aus dem Haus. Der Zug ist um 6:30 gefahren. Ich war dann um 9:45 in Leipzig und ja, dann dieses Glashaus da ist einfach ein total schöner Ort. Das hat halt so eine Glaskuppel. Dadurch hat man eigentlich überall Tageslicht, was natürlich für die Betrachtung von Wolle und Stoffen echt toll ist. Und ja, ich habe mir diesen Stoffteil eigentlich komplett gespart, also weitestgehend. Und bin nicht bei Stoffen und Zubehör und sowas alles hängen geblieben, sondern bin schnurstracks weitergegangen zu den Wollständen, habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe erstmal mir einen Überblick verschafft. Es war eine sehr breite Range an Auswahl da, also sowohl relativ hochwertige Garne und teure Garne als auch so, naja, also jetzt nicht Lana Grossa, aber schon eher so Industriewolle und sehr bunt gefärbt sozusagen irgendwie und auch so ein bisschen Effektgarn. Also es gab irgendwie gefühlt alles, also so von, um alle Zielgruppen irgendwie abzufrühstücken, hatte ich den Eindruck. Dann gab es 2 Stände von Holzdrechslern und da habe ich mich dann sehr schnell dran vorbei bewegt, weil ich ja Holz total toll finde. Und oh, diese Spindeln sehen schon toll aus, aber ich sage mir dann immer, nein, ich will nicht auch noch anfangen zu spinnen, und ich fange nicht an zu spinnen, nur weil ich Spindeln hübsch finde. Das ist irgendwie nicht der richtige Grund. Und ja, habe mich dann da immer schnell dran vorbei bewegt. Und, aber ich sage jetzt auch nochmal ganz offiziell, also wenn du spinnen möchtest, wir können das nein, gerne nein, nein, ausprobieren. Ich möchte es nicht ausprobieren. Es ist so, wie ich auch mich immer geweigert habe, auszuprobieren, ob Motorradfahren Spaß macht, weil ich relativ sicher bin, dass es mir Spaß gemacht hätte. Ich es aber eigentlich für meinen Geschmack für zu gefährlich empfinde, um es tun zu wollen. Und deswegen habe ich gar nicht ausprobiert, ob es Spaß macht, damit ich dann nicht traurig bin oder in einen Gewissenskonflikt gerate, dass es mir fehlen könnte. So, und so versuche ich das mit dem Spinnen auch weiter von mir fernzuhalten und es gar nicht erst auszuprobieren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Bin mal gespannt. Aber es ist wirklich toll. Ja, das glaube ich, aber es ist genau der Grund, weshalb ich es nicht anfangen will. Weil ich möchte nicht noch ein sitzendes Hobby anfangen, sondern irgendwie, ja, und noch mehr Stash anhäufen für irgendwas. Also mit der Spindelspinnen kann man auch im Stehen. Ja, aber trotzdem irgendwie so, nein. Ich glaube, das reicht mir so. Ich bin mit meinem Stricken ganz zufrieden. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, ich weiß, das Angebot steht und du hast es auch wiederholt, aber ich glaube, ich versuche da einfach zwecks Selbstdisziplin nicht herauszufinden, dass es Spaß macht. Das ist so meine Planung an der Sache. Genau, dann hatte ich vor dem Wollfest noch in der Podcasting auf Deutschgruppe ja gefragt, ob mir jemand irgendwie Geschirr mit Zwiebelmuster zufällig ein übriges Teil vermachen kann. Und das hat die Sprutz, ich glaube, sie heißt sogar auch Katrin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte ein Teil. Und dann hatte ich kurz noch vorgeschlagen, dass wir uns vielleicht an dem Wollfest Samstag treffen, wenn ich aus Leipzig komme, weil ich in Berlin, wo sie wohnt, umsteigen musste. Aber das passte bei ihr nicht wegen irgendwie Kinder ins Bett bringen oder so. Aber dann hat sie den Teller bei Ziska, bei Distelfliege vorbeigebracht und die hat ihn mir dann quasi als persönlicher Kurier mit nach Leipzig gebracht. Das war eine sehr niedliche Aktion. Ich bin allerdings tatsächlich noch nicht dazu gekommen, mich mit diesem Teller zu beschäftigen. Das kommt, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil wir dann jetzt im nächsten Monat auch viel unterwegs sind. Insofern, glaube ich, wird es frühestens im Mai was, dass ich mich damit beschäftige. Aber der Teller liegt da und wartet auf seine Bestimmung. Sozusagen. Genau, und was ist danach noch passiert? Genau, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich auf die Shetland Wool Week fahren will, fliegen will. Und die Flüge ab September konnte man ab dem 22. März buchen bei Loganair, der schottischen Airline, der nationalen schottischen Airline. Und bis dahin konnte man Flüge, die vor dem 1. September sind, musste man über einen anderen Anbieter buchen, sodass quasi am 22. März auch deren Buchungsportal irgendwie live gegangen ist. Vorher gab es da keine Buchung auf deren Website, die man tun konnte. Das heißt, es war so ein bisschen auch ein Software-Test, ob es funktioniert. Und ja, ich habe mich dann mit Schlumpfine zum Skypen verabredet. Wir haben also geskypt und parallel, ja, sie wohnt einfach nicht nah genug dran an mir, beziehungsweise sie wohnt ein bisschen außerhalb von Hamburg und dann war es praktischer, das per Skype zu machen als in Persona, weil sie einfach auch früher Feierabend macht, sodass ich dann noch im Büro sitze und wir das dann nicht einfach bei mir machen konnten. Und dann haben wir also geskypt und haben also Flüge rausgesucht und haben auch bestellt und beziehungsweise haben versucht, das zu buchen. Und dann bekamen wir beide die Fehlermeldung, dass die Kreditkartenzahlung abgelehnt wurde. Dann haben wir es nochmal probiert und nochmal probiert. Und dann haben wir beide noch die Kreditkarten unserer Ehemänner dazu genommen und es klappte irgendwie immer noch nicht. Und ja, dann haben wir beschlossen, wir brechen das an dieser Stelle ab und ich habe dann mal den Kreditkarten-Service-Dienst angerufen, die mir meinten, nee, also nichts da mit abgelehnter Zahlung. Wir haben hier drei autorisierte Zahlungen. Ich so, das ist aber hübsch. Ich habe keine Buchung bestätigt gekriegt. Und so ähnlich ging Diana das dann auch und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir probieren mal den Kundenservice zu erreichen. Der war dann an dem Abend nicht mehr zu erreichen. Haben wir eine Mail hingeschrieben und donnerstags beide da angerufen. Und also schottischer Akzent ist ja schon echt schön. Ich höre das total gerne, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber ich finde, es klingt toll. Dann habe ich da also donnerstags abends angerufen, als ich von der Arbeit kam. Und mein Problem gestellt, meinte sie, ja, ich guck mal. Und suchte nach meinem Namen im System. Und meinte, ja, wenn Sie bis zur Buchung gekommen sind, also bis zur Zahlung, dann müssten sie eigentlich im System vermerkt sein. Merkwürdig, ich finde sie aber nicht. Ist ja wundervoll. Ich rufe sie morgen im Laufe des Tages an und dann bis dahin klären wir das. Ich war freitags im Büro, immer noch nichts passiert. Dann war ich abends zu Hause und dachte, ich rufe da sicherheitshalber nochmal an. Angerufen, ja, nee, gefunden habe ich hier noch nichts. Ich spreche nochmal mit meinem Supervisor und immer noch nichts gefunden. Und ja, großes Kino. Ich bin immer morgen auch hier. Ich check das morgen. Wir rufen morgen nochmal an. Da war dann Samstag. Den ganzen Samstag ist nichts passiert. Ja, ich war aber auch unterwegs. Deswegen konnte ich dann auch nicht anrufen. Diana hatte auch nichts gehört. Sonntag ist auch nichts passiert. Und naja, langsam wurden wir so ein bisschen nervös, weil diese Maschinen, die auf die Shetlands fliegen, sind nicht so normal große Flugzeuge, das sind so ein bisschen kleinere, weil das natürlich... Hey, das sind schon normal große Flugzeuge. Ja, aber jetzt nicht so, wo du, weiß ich nicht, 6 Leute je Reihe sitzen hast und das irgendwie 30 Reihen lang, sondern es sind, glaube ich, mehr so 50-Personen-Maschinchen, also mehr so halbgroße Flugzeuge. Flieg mal nach Bremen, da fliegen auch solche Maschinen. Ja, ist ja gut. Aber auf jeden Fall sind die halt nicht so riesig und haben nicht so viel Platz, weshalb wir dann uns gefragt haben, ob an dem Tag, wo die Shetland Woolwich losgeht, dann vielleicht irgendwann dieser Flieger voll ist und wir nicht mehr rein können. Nun ja, auf jeden Fall, Sonntag ist nichts passiert und dann war ich Montag im Büro und dann bekam ich irgendwie eine Nachricht und abends noch unterwegs und dann bekam ich irgendwie eine Nachricht von Diana, die sagte nur, ja, ich habe jetzt gerade mit denen telefoniert, es ist alles klar, mein Flug ist jetzt gebucht. Nicht so wundervoll. Dann kam ich irgendwie allerdings auch erst spät abends nach Hause, wo das Callcenter natürlich auch nicht mehr geöffnet war. Da hatten sie dann zu Hause auf den Anrufbeantworter gesprochen und nochmal gebeten, sie hätten mir jetzt einen Flug reserviert und es fehlten nur noch meine Zahlungsdaten. Die müsste ich nochmal durchgeben telefonisch. Super, dann bin ich also am nächsten Tag extra später ins Büro, weil englische Zeit 8 Uhr, wenn dieses Callcenter öffnet, ist in deutscher Zeit 9 Uhr. Da bin ich normalerweise zumindest auf dem Weg zur Arbeit, wenn... Also im Büro selten, aber auf dem Weg zur Arbeit meistens. Also habe ich extra den Kollegen Bescheid gesagt, ich komme später, ich muss noch was klären. Ruf da an um 9, habe ich zur Abwechslung mal keine Frau, sondern einen Mann dran, der dann nur meinte, ich habe hier keine... Also erstmal hat es, bis wir den Buchungscode geklärt hatten, es waren 6 Buchstaben, war schon bestimmt 5 Minuten rum, weil irgendwie das Buchstabieren auf Englisch und Deutsch ging irgendwie nicht. Und es hat etwas gedauert, bis wir die Buchstaben sortiert hatten. Und dann... hat er endlich meinen Namen gefunden und meint, ja, den Namen habe ich, aber hier ist keine Flugreservierung. Ist jetzt nicht wahr, oder? So, und dann meint er, ja, komisch, ich kläre das, ich rufe gleich nochmal an. Ich dachte mir, gut, das kenne ich ja schon, da meldet sich niemand, aber tatsächlich, 2 Stunden später klingelt mein Handy im Büro und sie wollten nur noch die Kreditkartendaten von mir wissen. Und dann hat es tatsächlich funktioniert und ich hatte Dienstagmittag eine Bestätigung in meinem Posteingang. Wirklich so, kleine Abenteuertour, ich will doch nur auf die Shetlands fliegen. Also das war ein kleines Abenteuer und so viel dazu. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das gibt. Eine Unterkunft haben wir auch schon und damit kann dieses Abenteuer losgehen, würde ich sagen. Ich denke, oh, es ist so schön. Ja, du warst ja schon da. Ja, ich will wieder hin. Ja, musst du mitkommen. Ja, das lässt sich, glaube ich, schwierig einrichten. Ja, ich fürchte auch. Aber naja, vielleicht. Wenn es spontan klappt, nehmen wir dich mit. Ja, wenn ich dann spontan noch einen Flugplatz, Sitzplatz kriege. Sitzplatz im Flug, das könnte die Schwierigkeit werden, genau. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich da jetzt sehr drauf. Und jetzt, wo ich einen Flug habe, fange ich auch langsam an zu glauben, dass es funktioniert. Wobei Diana irgendwann sagte, sie glaubt erst, dass es klappt, wenn sie auf den Shetlands aus dem Flieger steigt. Ich glaube es zumindest erst dann, wenn mein Check-in hinter mir liegt, aber ich glaube jetzt einfach mal, ich hoffe, dass alles funktioniert hat, ja. Ich habe eine Bestätigung und ich glaube, das stimmt jetzt auch. Aber es war schon irgendwie verhältnismäßig abenteuerlich, einen Flug online zu buchen. Hätte ich nicht gedacht, dass es in der heutigen Zeit noch so kompliziert sein kann. So, und dann habe ich noch einen Punkt zu erzählen und dann bin ich auch fertig mit meinem Dauermonolog. Genau, das habe ich letzte Woche auch schon gepostet im MMM-Thread. Da war ja das Monatsmotto. Ja, aber es war auch das Motto-Monat. Wie jeden Monat. Das Monatsmotto ist ja diesen Monat inspiriert von. Und ich bin inspiriert von dem Holzkopf, auf dem Moni, sprich Nahlinse, immer ihre Mützen fotografiert. Den fand ich so toll, deswegen eigentlich hätte ich auch gern so einen. Und habe mich ein bisschen umgeschaut, habe aber irgendwie nichts gefunden, was schön oder ansatzweise bezahlbar war, weil jetzt für ein Modell für meine Mützen wollte ich jetzt auch nicht richtig, richtig viel Geld ausgeben, weil es ist halt, dann so oft nicht im Einsatz und um es als Deko in die Wohnung zu stellen, habe ich auch nichts gefunden, was dann so hübsch war, dass ich das als Deko so grundsätzlich rumstellen wollte. Und dann habe ich einfach mal ganz spontan vor 2 Wochen in die Website der VHS in Hamburg Skulptur eingegeben und das spuckte mir einen Holzbildhauerkurs fürs letzte Wochenende aus und da gab es noch genau einen freien Platz und dann dachte ich so, ja, das ist wohl ein Zeichen. habe noch mal 2 Stunden drüber nachgedacht und habe den Platz gebucht und habe dann letzte Woche 2x5 Stunden in einer Holzbildhauerwerkstatt verbracht und habe mir einen Holzkopf gemacht. Das war physisch sehr, sehr anstrengend. Ich war ziemlich K.O. danach. Hab auch, mein einer Finger tut auch immer noch ein bisschen weh, aber mittlerweile kann ich mein Handgelenk schmerzfrei bewegen, was tatsächlich Sonntag und Montag nicht so ging. Und der Finger ist aber mittlerweile so weit, dass ich ihn auch wieder bewegen kann gut. Es tut ja nur noch weh, wenn man drauf drückt. Also macht Fortschritte. Und der Kopf ist, ja, ich hatte auch schon ein Foto gepostet letzte Woche. Er ist jetzt keine Schönheit, aber er sieht aus wie ein Holzkopf. Man erkennt, was es sein soll und ich bin ganz zufrieden mit meinem Werk, zumal ich weiß, wie viel Arbeit drin steckt und ich glaube, das wird ein geeignetes Mützenmodell. Ich muss nochmal unten so ein bisschen die Schultern ein bisschen abschleifen, weil die sind noch sehr, sehr rau und da habe ich Angst, mir sonst irgendwie Splitter in die Finger zu hängen oder irgendwas dran hängen zu bleiben, aber das werde ich dann demnächst mal machen bei einer Freundin, die wo sie und ihr Mann einen großen Werkzeugkeller haben und Werkstattkeller, da werde ich mich mal einquartieren und da deren Schleifgeräte testen, was sich am besten eignet, um das ein bisschen glatter zu kriegen. Genau, aber das haben wir da auch schon, glaube ich, in MMM habe ich das ja letzte Woche schon gepostet, weil ich einfach so begeistert war, dass ich das zeigen musste. Deswegen haben das viele vielleicht auch schon gesehen. Und ich weiß jetzt auch, wer die Freundin ist, weil ich da im Leben nicht drauf gekommen wäre. Ja, das haben wir zwischendurch schon gesprochen, genau. Ja, schöne Grüße. Du weißt auch, wer du bist, du hörst ja bestimmt zu. Genau. Du weißt auch, wer du bist. Genau, ja, dann. Das war so alles, was bei mir passiert ist im März. Wie du siehst, es war mal wieder ein vollgepackter Monat und ja, sehr spannend. Ja, ich habe vorhin auch überlegt, was eigentlich bei mir so in den letzten Wochen passiert ist und mir war tatsächlich ein Wochenende abhanden gekommen. Ich konnte mich lange, lange, lange nicht erinnern, was ich gemacht habe und dann ist es mir wieder eingefallen. Das war eher so nach dem Motto, woran erkennst du, dass du in Frankreich wirklich angekommen bist, wenn du von französischen Freunden eingeladen wirst am Sonntag zu Mittag und um 6:30 wieder abfährst? Ja. Und wir haben einfach den ganzen Tag gefuttert. Lecker Weinchen dazu getrunken und ja, so ist das Wochenende verschwunden. Ja, kein Wunder, dass das abhanden gekommen ist. War wohl offensichtlich gut. Das war total toll. Und zwar ein bisschen weiter außerhalb, die leben so ein bisschen im Grünen. Und die haben Schafe auf der Wiese nebenan stehen. Oh. Ja, aber sie haben jetzt einen Zaun gezogen, damit die Schafe nicht in den Garten kommen. Ja, verständlich. Gar nicht. Ja. Naja, wie auch immer. Vielleicht haben sie da irgendwas gepflanzt, was sie gerne behalten wollen und nicht verfüttert sehen. Im Moment ist da Rasen und Pool. Naja gut, aber vielleicht sollen die Schafe auch nicht im Pool trinken oder reinmachen. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Schaf das Bein hebt am Pool. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, also so viel zum verlorenen Wochenende. Ja, so kann man auch ein Wochenende verlieren und wiederfinden. Ja, aber ab da ging es steil bergauf. Am Wochenende drauf gab es hier in Toulouse eine Wein- und... Also ja, es ist Südfrankreich und Wein dominiert alles. Du merkst das. Es gibt schlechtere Dinge. Ja, eine Wein- und Schokoladenmesse. Ja, ich durfte schon Probestückchen essen von der Schokolade, die du da mitgebracht hast. Sehr ja, lecker. Wir hatten, also die Weine waren fast alle aus der Region um Bordeaux, was total lustig war, weil wir am nächsten Wochenende in die Region gefahren sind. Aber wir haben so ein bisschen unsere Bestände geleert auf verschiedenste Weisen und deswegen haben wir gedacht, es wäre gut, wenn wir doch zumindest eine Kiste da mitnehmen. Haben wir dann auch gemacht. Und an Schokolade, also ich bin ja immer ganz überrascht, aber die, zumindest die Toulouser, ich weiß nicht, ob das allgemein in Südfrankreich so ist, die stehen schon auf Schokolade. Und dann gibt es häufig so, sagen wir mal, gewagte Kombinationen. Also was ich da gesehen hatte und nicht mitgenommen habe, waren natürlich alle möglichen Kombinationen mit Chili, alles mögliche an getrockneten Früchten, weiße Schokolade mit allem möglichen, ich glaube auch mit Cranberries drin und so. Aber was ich mitgenommen habe, ist, ich bin ja ein großer Dunkelschokoladen-Fan, Das war einmal dunkle Schokolade und die war relativ dünn auch ausgerollt. Das fand ich sehr angenehm mit kandierten Ingwerstückchen drauf. Das war, glaube Ja, ich, die, das die war du die, die ich probiert probiert hast. habe. Die fand ich sehr lecker. Da fand ich auch die Mischung sehr gut. Also es passte so mit der Menge an Ingwer drauf zur Schokolade. Das war sehr lecker. Und dann, weil natürlich Toulouse, habe ich auch dunkle Schokolade mit Veilchen, mit kandierten Veilchen. Ich will immer Lavendel sagen. Ich habe keine Ahnung warum. Ist auch lila. Ja, aber es ist Veilchen drauf. Genau, und vielleicht noch für diejenigen, die es nicht so wissen, Lavendel. Toulouse ist bekannt für Veilchen. Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in Toulouse ist Veilchen ganz groß. Veilchen und Färberwein eigentlich. Was natürlich für Faserinteressierte auch ganz spannend Das ist. stimmt. Die machen hier alles mit Veilchen. Es gibt Veilchen, ja, kandierte Veilchen, Veilchen-Dragées, Veilchen-Likör, Veilchen-Seife, Veilchen-farbene Sachen, Veilchen über alles. Es gibt, glaube ich, zwei Läden auch in der Nähe vom Place du Capitole, also am Rathaus, wo es. Die sind so kitschig. Das ist wirklich unangenehm. Ja, du stehst davor und es ist wie Bonbonladen, nur dreimal so schlimm. Gut, aber ich war also auf dieser Messe und ich habe ein bisschen Schokolade und ein bisschen Wein mitgenommen. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Ja, und am Wochenende drauf sind wir dann also nach Bordeaux gefahren. Mein Freund hat da einen guten Freund, den wir hin und wieder besuchen. Und dann sind wir da ja so ein bisschen rumgefahren, haben uns ein paar Sachen angeguckt, auch ein paar Chateaus. Also das heißt in der Regel Chateau, das heißt nicht, dass da auch immer so ein Riesenschloss oder so draufsteht. Das können auch ganz einfache Gutshäuser oder so sein. Das heißt einfach nur immer Chateau. Ich fand das anfangs auch ein bisschen irritierend. Also es gibt Ja. natürlich welche, die haben dann auch wirklich ein Chateau da drauf stehen, ein Schloss. Aber die meisten sind ganz einfach. Die haben dann auch relativ kleine Betriebe und ja, machen einfach, wenn ich jetzt sage, für den Hausgebrauch klingt das auch ein bisschen versoffen. Ja, aber es ist irgendwie so, das mit dem Chateau ist tatsächlich so, ich glaube, es ist das, was man bei uns einen Wein gut nennen würde, Ja. weil ja auch auf den Flaschen dann immer steht Mise en bouteille au Château, also Ja. wichtig, dass es auf dem Gut abgefüllt wurde und nicht irgendwo Im in Container, einem ja. zentralen Sammellager, sondern tatsächlich vor Ort. Also es gibt auch, ich glaube, Vignoble heißt das. Das wäre so die Der Übersetzung Weinberg, von. oder? Würde ich sagen. So ganz spontan, aber. Chateau darf man sich, glaube ich, erst ab 6 oder 7 Hektar nennen und alle Ah, drunter okay. Aber heißen noch Vignoble ist für mich anders. der Weinberg. Vielleicht. Egal. Der Vigneron ist der Winzer? Ja, kleiner Französischkurs nebenbei. Ja. Wir recherchieren das gleich. Wir schreiben es richtig in die Shownotes. Ja, machen wir. Für alle, die es nachlesen wollen. Und die anderen interessiert es wahrscheinlich eh nicht. Ja. Ich finde, Wein sollte jeder für jeden interessant sein. Ja, aber die französischen Fachbegriffe sind jetzt ja vielleicht nicht so zwingend für alle erforderlich. Das stimmt. Und auf der Tour haben wir auch angehalten bei einer Dame, die hat eine kleine Schafherde. Oh, klein. Wir haben jetzt nur den Stall gesehen, wo die ganzen Lämmer drin waren, weil das ist natürlich Lämmerzeit. Die Herde auf der Weide, die war ein bisschen weiter weg, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie groß die ist. Das waren Basco Bernays, heißt die Rasse, ist, sagen wir, ländlich rustikal. Ist jetzt nicht für Unterwäsche geeignet. Und sie macht das aber auch nicht wegen der Wolle. Also mit der Wolle machen sie tatsächlich auch Verlust. Wir hatten uns noch ein bisschen drüber unterhalten. Also sie zahlen mehr für das Scheren, als sie für die Wolle bekommen hinterher. Aber die machen super leckeren Schafskäse selber. Dann hat sie uns auch mit in den, ja, Keller, in das Gewölbe genommen, wo der Schafskäse dann hergestellt wird. Also nicht Schafskäse, wie man bei uns so Feta kennt, dieses griechische Prinzip, sondern wirklich einfach einen richtigen Käse, so von weich bis Schnittkäse, aus Schafsmilch einfach. Und da waren auch ganz würzige dabei und die machen dann so richtig flatschige, sapschige Geräusche, wenn die geschnitten werden. Das klingt jetzt vielleicht nicht lecker, aber es war total lecker. Ich kriege gerade Hunger, wenn du so erzählst. Ja, wir waren ja vorhin schon auf dem Markt und haben ein bisschen Käse geholt. Und Das wir haben uns stimmt, auch aber gerüstet wenn du vor dem. weitererzählst, brauche ich noch mehr Käse. Dann müssen wir nochmal irgendwie einkaufen. Naja, ein bisschen was ist ja noch da. Das stimmt, aber das ist das Tolle. Man kann in Frankreich sonntags auf den Markt gehen. Das genieße ich total. Das finde ich sehr schön. Wobei der jetzt, glaube ich, auch zu hat Ja, jetzt hat langsam. er langsam zu. Ich fürchte auch, wir sind zu spät. Da Aber müssen wir essen egal. gehen. Ja, das lässt sich auch einrichten. Oder in das nette Café hier unten. Oh ja. Oh. Egal, also lass uns weiter podcasten, sonst laufen auch den Leuten auf der anderen Seite vom Ohrstöpsel irgendwie das Wasser im Mund zusammen. Völlig zu Recht, das Essen in Frankreich ist göttlich. Ja, das stimmt. Oh, gestern waren wir sehr lecker essen. Ja. Das war ein Überraschungsmenü mit vier kleinen Gängen und einem Nachtisch und das war sehr nett. Wir haben immer erst hinterher erfahren, was wir auf dem Teller hatten, aber wir waren ganz gut im Raten, was es eigentlich ist. Aber das finde ich gerade das Spannende, dass man erst hinterher erfährt, was es ist. Also, dass man da nicht rangeht mit irgendeiner vorgebildeten Meinung, ah, das ist das und das, das schmeckt so und so, sondern dass man völlig unvoreingenommen da erstmal rangeht und versucht rauszufinden, was drin ist. Ja, und wir haben relativ viel erkannt, Ja. aber an einigen Sachen sind wir auch kläglich gescheitert. Bei manchen Sachen, muss ich auch sagen, hat uns die Karte ein bisschen geholfen. Also es sind zwar im Ja. Überraschungsmenü immer Sachen, die nicht so auf der Karte sind, aber da war zum Beispiel irgendwas mit Artischockenmus und daraufhin haben wir dann eines der Teile auch als irgendwas mit Artischocken erkannt. Aber das war sehr lecker. Das nannte sich Ja. irgendwie Kaviar aus Artischocken. Es hatte nichts mit Fisch zu tun, aber es war, sie hatten irgendwie Artischocken und Mandeln. Und durch die Ja. Mandeln war das halt so ein bisschen körnig. Und die Artischocken für die Creme. Und das war also sehr, sehr lecker. Und da drauf lag so Das war halb, der Thunfisch, da lag ne? dieser Thunfisch drauf. Genau, der war eigentlich halb roh, aber so ein bisschen angebraten auf der einen Seite, wie so Sushi-Scheibchen. Das war sehr lecker. Also ihr seht, wir haben dekadent geschlemmt. Ja, mit so Soja-Vinaigrette, Soja-Sesam-Vinaigrette würde ich sagen. Oh, das war so lecker. Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bordeaux. Bordeaux. Schafskäse. Genau. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, die gute Dame, die zieht mit ihren Schafen, also die wohnen in der Nähe von Bordeaux, im Sommer dann tatsächlich in die Pyrenäen. Also ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Es gibt wohl auch einen Schäfer, der geht mit seinen Schafen tatsächlich zu Fuß in die Pyrenäen, aber die machen das, glaube ich, mit dem Trailer. Also die laden dann die Schafe nach und nach auf und fahren sie in die Pyrenäen. Aber das ist ja schon noch mal ein ganz schönes Stück, oder? Das sind doch irgendwie 200 Ja, ich Kilometer wollte oder gerade so, sagen, würde so ich um die denken. 200 Kilometer. Aber der da geht, ich meine, der macht 20 Kilometer am Tag ungefähr. Naja, gut, das geht natürlich. Ja. Dann kommst du hin. Die haben dann natürlich auch entsprechende Hunde. Also Ja. da, wo wir jetzt für den Schafskäse waren, die hatte auch einen Hund, der hat uns auch gleich alle mit eingehütet. Wir sind ja dann in den kleinen Verkaufsladen gegangen, wo die den Käse hatten und der Hund hat dann dafür gesorgt, dass, also der hat dann vor der Tür gelegen, er ist nicht mit reingekommen, das wusste er sofort, dass er vor der Tür bleibt und hat dann da gewacht. Ja, das ist doch gut, damit ihr nicht verloren geht. Ja, vielleicht auch damit keiner mit Käse abhaut. Vielleicht auch das, oder damit ihr nicht zu den Schafen abhaut. Was auch immer. Nein, aber es war sehr schön. Das klingt so. Und dann war ich ja auch noch in Delmenhorst auf dem Spinntreffen Stimmt. Nord. Also dafür brauchte ich Stimmt. ja auch mein Reiseprojekt, weil ich ja dann im Ja, Flieger unterwegs da war war was. nach Bremen. Das mache ich ja zweimal im Jahr. Das ist mehr oder weniger die gleiche Truppe und wir sind dann in so einem kleinen Gutshaus, Pension an einem kleinen See, ganz süß gelegen und wir hatten diesmal so tolles Wetter. Also in Toulouse war das Wetter katastrophal. Stimmt, das war letzte Woche, ne? Da war es so Ja. schön, als ich da meinen Holzbildhauerkurs gemacht habe. Ja, da war es schön. Ja, da war hier wirklich schlechtes Wetter, es hat geregnet und es war sehr unangenehm und ich bin in die Sonne geflogen, Ja, aber in den Norden. so wie dieses Wochenende auch, nur dass ich in den Süden in den Regen geflogen bin. Ja, so ungefähr. Also war das, als ich in Bordeaux war, da war in Toulouse super schönes Wetter und wir sind Freitagabend auf der Autobahn in die Kaltfront gefahren. Also du Oh, hast wirklich diese schön. Mauer von Wolken gesehen, die da plötzlich auf der Autobahn stand. Oh, ist nicht schön. Ja, aber Delmenhorst. Das mache ich also zweimal im Jahr und wir treffen uns dann immer, also ich glaube, wir belegen alle Zimmer, also zumindest in der zweiten Nacht und bekommen dann immer die Teestube zur Verfügung gestellt, wo sie sonst auch Kaffee und Kuchen machen und ja, da sitzen dann die Spinner. Ich weiß nicht, sind so 20, 25, alles Frauen. Die meisten haben auch ihr Spinnrad dabei und dann wird auch gesponnen. Aber viel gegessen, geschlemmert, genascht und natürlich extrem viel geredet. Ja, wie sich das gehört, würde ich sagen, oder? Also die meisten von uns sehen sich maximal zweimal im Jahr. Ja, ich muss mir hier gerade meine Wolle hinterher, die vom Sofa fällt. Ja, also wenn das Sofa gerade Geräusche macht, das war Katrins Wolle. Ja, so ungefähr. Nein, ich habe mich bewegt und dann quietscht das Sofa und Ja. ja, ich musste aber der Wolle hinterher, damit sie nicht unter dem Sofa verschwindet. Ja. Und ja, da, ich genieße das immer total. Ich wink auch mal ganz vorsichtig rüber zu Silvia, die ja vielleicht zuhört. Jedenfalls sagte sie das. Und ja, wir sitzen dann einfach und klönen und lassen es uns einfach gut gehen. Ich war kurz auch noch auf einem Abstecher in Cuxhaven, um jemanden dort zu besuchen. Ich war noch nie in Cuxhaven. Also von Bremen ist es nicht besonders weit, muss man dazu sagen. Ja, von Hamburg theoretisch auch nicht. Ja. Aber ich war tatsächlich schon mal da für eine Woche. Es ist schön da. Und ich habe festgestellt, es ist sehr weitläufig. Also bis man so mit dem Auto komplett durch Cuxhaven oder an Cuxhaven vorbei ist und an der Küste ankommt, das dauert einen Moment. Und als fast Hamburger, also Wahlhamburger, naja, wie auch immer. Es gibt ja diesen Fleck, der sich Neuwerk nennt. Neuwerk. Und der taucht irgendwie in jeder Hamburg-Statistik auf, Auswertung und dergleichen, wird immer von Neuwerk gesprochen und das ist irgendwie ein Stadtteil oder ein Gebiet, das zum Hamburger, ja, zum Hamburger, wie sagt man denn? Stadtgebiet Ja, gehört. zum Hamburger Stadtgebiet gehört, genau. Und ich habe mich immer gewundert, wo das ist. Ich wusste, das ist irgendwo weiter im Norden und ich weiß jetzt tatsächlich, wo es ist. Es ist Aber eine es ist nicht winzige. nördlich, es ist nur westlich. Es ist eher südlicher als Hamburg, oder? Von mir aus auch das, ich dachte immer, das ist nördlich. Also Nee, ich ist dachte halt nördlich. vorher, das ist nördlich. Ich habe aber von Geografie auch keine Ahnung. Nein, es ist ja sozusagen an der Elbmündung. Ja, genau. Ich bin da also in Cuxhaven am Strand gewesen und da ist, das sieht so ein bisschen aus wie eine Fata Morgana. Das ist völlig irre bei Ebbe. Also gerade bei Ebbe finde ich es Ja. total irre. Willst du erzählen? Ja, mach du. Ich habe zu Ja. viel geredet. Also es ist, wie soll ich das beschreiben? Also ja, es war Ebbe tatsächlich. Hier sind auch kurz danach die Wattwagen los. Bei Wattwagen dachte ich auch immer, dass da Amphibienfahrzeuge unterwegs sind, bis ich irgendwann sehe, da sind so riesige Wagen, also mit riesigen Rädern. Ich glaube, die waren auch alle gelb, mit Pferden vorweg. Ja, es sind große Kutschen. Ja, ich dachte immer, Wattwagen, da kommt jetzt ein Wagen. Also ein Automobil. Aber nein, das waren Pferde. Jedenfalls, es ist also Ebbe. Und dann ist's, ich weiß nicht, wie viel sind das? Ein paar Kilometer? Ich weiß auch nicht, also man kann es zu Fuß gehen in eine Richtung, zwei Richtungen schafft man tendenziell nicht Ja. in einer Ebbe, aber man kann es zu Fuß hingehen und dann mit dem Wagen zurück oder andersrum, je nach Uhrzeit, wann die Ebbe so liegt. Ja, also ich glaube, es sind so 10 oder 12 Kilometer und dann liegt so ganz unwirklich vor dem Strand, ich kann es wirklich nur als Fata Morgana beschreiben, es ragt so ein bisschen raus, es sieht aus, als wären da auch Holzpfähle oder irgendwas, es ist so ein bisschen, es sieht ein bisschen mittelalterlich aus, finde ich fast. Ja. Also ich habe auch nur die Umrisse erkennen können. Ich weiß nicht, ob man sonst mehr sieht. Ich weiß es nicht, doch ich glaube, ich habe irgendwie, es sah so ein bisschen, also man sah es so ein bisschen wie eine weit entfernte Insel, so wie wenn man Ja. von Föhr Richtung Amrum guckt oder so. Oder auch Richtung Ja. Sylt rüber. Also das sieht man ja auch irgendwie so. Ich glaube, Sylt sieht man auch. Oder war es nur Amrum? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist ganz spannend, ja. Ja, aber es sieht sehr surreal aus. Das stimmt. Ich habe leider den Weg damals nicht geschafft, weil wir in Cuxhaven waren, weil ich zu erkältet war für den eigentlichen Urlaub, den wir machen wollten. Und in den ersten Tagen des Urlaubs war ich so erkältet, dass ich keine Wattwanderung machen konnte. Und als ich dann wieder fit war, lag die Ebbe so blöd, dass wir das auch nicht machen konnten. Und insofern, ja, habe ich das auch noch nicht gemacht. Was ich aber total krass fand, war, dadurch, dass auf der Elbe ja diese großen Containerschiffe fahren und man, wenn man an der richtigen Stelle ist sozusagen, also da, wo man nach Neuwerk rüberläuft, ist man ja schon relativ weit weg wieder von der Elbmündung, aber wenn man ein Stückchen weiter noch nach, ja, Nordosten sich bewegt, dann kommt man ja richtig nah an die Elbmündung ran und wenn man bei Ebbe dort steht, dann ist man nicht sehr weit von dieser Fahrrinne und es ist so, das ist tatsächlich eine Fata Morgana, weil du stehst da auf dem Meeresgrund, weil es ist ja Ebbe. Ja. Und du siehst aber so am Horizont die ganzen Containerschiffe fahren. Also noch nicht mal am Horizont, die sind verhältnismäßig nah an dir dran. Ja. Und du fragst dich, wo um alles in der Welt die fahren, weil das Meer ist ja weg. Also das ist wirklich, also ich gucke nochmal, ob ich ein schönes Foto davon habe, dann packe ich das nochmal in die Ja. Shownotes. Wir waren damals im August da und wir haben tatsächlich dann eine Wattwanderung abends gemacht in den Sonnenuntergang. Oh, auch schön. Und das war toll. Und zwar also die Luft war schon relativ frisch, aber dieses 1-2 Zentimeter tiefe Wasser, also eher flache Wasser, war noch ganz warm von der Sonne. Das heißt, man hatte schöne warme Füße, stand da im Wasser, lief in den Sonnenuntergang, was man halt nicht tun soll ohne entsprechende Führerperson. Ja. Wir hatten halt einen Wattführer dabei oder eine Wattführerin. Das Wasser kommt so schnell wieder. Genau, und es kommt schnell wieder und gerade abends sieht man es dann halt auch nicht und insofern, wir haben das mit so einer Gruppe gemacht und es war toll. Also das war ein super Erlebnis. Also mal davon abgesehen, dass mit uns eine Schulgruppe unterwegs war und die Kiddies ein bisschen anstrengend waren und dann Fangen gespielt haben in dem Wasser und alle nass gespritzt. Also das war nicht ganz so lustig, aber es war ein super Erlebnis, trotz allem in diesen Abendsonnenhimmel zu gucken und diese Sonnenspiegelung auf dem flachen Wasser und eben im Hintergrund diese großen Pötte fahren zu sehen. Also das war sehr surreal. Wie gesagt, ich gucke, ob ich davon noch ein Bild habe, wo man das ganz gut erkennt. Dann packe ich das nicht in die Shownotes, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja, die haben auch für eben Leute, die ins Watt wandern und nicht mitbekommen, dass das Wasser wieder kommt, so, ich will sagen, Rettungstürme. Ja, ja. Das fand ich auch, natürlich hat das einen ernsten Hintergrund, aber ich dachte so, okay, ich bin auch am Wasser groß geworden, vielleicht nicht da, wo es so viel Ebbe und Flut gibt, aber ich weiß halt um die Gewalt und die Kraft des Wassers und Leute, die dann, wenn das Wasser schon wiederkommt, wenn die Flut wiederkommt, loslaufen oder so weit loslaufen, es ist auch alles abgesteckt, also es ist eigentlich ganz klar ersichtlich, bis wo man gehen darf und wo es gefährlich wird und bei manchem Wetter geht man halt am besten gar nicht. Aber du weißt doch, wie gut sich Leute an sowas halten, die meisten wissen alles besser, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Sonst müsstest du in den Alpen auch nicht dauernd irgendwelche Rettungskräfte losschicken und Leute aus Lawinen fischen, die in Lawinen gelandet sind, weil sie irgendwie dringend off-pist fahren müssen und also ich weiß nicht. Das stimmt. Aber diese Körbe sind tatsächlich auch weithin zu sehen, ja. Ja, und das wirkt so ein bisschen wie, wie heißt das nochmal, ist das Gulliver? Wo der Riese festgezurrt wird? Ja, Gullivers Reisen. Ja. Also er wird festgezurrt bei den Zwergen. Ja, genau. Also das wirkt so ein bisschen, als käme das aus einer anderen Welt. Als wäre man dann als Mensch der Zwerg. Ach so, ich finde, mich hat das mehr so wie so ein Schiffsausguck gewirkt, auf dem man dann so ein Ausguckkorb, auf dem man hochklettert und dann sitzt man da halt 6 Stunden fest, wenn einen niemand abholt im Boot. Ja. Auch eine Möglichkeit. Ja, ganz schön krass. Aber Cuxhaven ist ganz nett. Von Hamburg ist man auch verhältnismäßig schnell da. Also ich habe das mit öffentlichen Verkehrsmitteln getestet. Da braucht man keine 2 Stunden im Zug. Das geht also ganz gut. Also wir haben keine Verbindung zur Touristeninformation oder Tourismusverband Cuxhaven. Genau, wir waren nur beide irgendwie offensichtlich begeistert. Und es ist tatsächlich ein Ort, den man nicht so auf dem Schirm hat, weil also alle fahren irgendwie an die Ostsee und an die Nordsee, eben wahlweise die ganzen Ostfriesland und so oder dann eben auch rauf Schleswig-Holstein und dann eben auch die ganzen Ostseeküstendinger und dieses Cuxhaven-Stück ist irgendwie, das hat man immer nicht so auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich wunderschön da. Es liegt aber auch mal echt ab vom Schuss. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn man wie wir sowieso im Zug hinfährt, dann ist es egal, ob ich irgendwie jetzt nach St. Peter-Ording oder nach Cuxhaven fahre, dann bin ich sogar schneller in Cuxhaven als in St. Peter-Ording mit dem Zug. Insofern, das stimmt. Mit dem Auto sieht es wieder anders aus, aber mit dem Zug ist es tatsächlich schneller. Und dann fahre ich, also würde ich für einen nächsten Meerurlaub vielleicht tatsächlich auch Cuxhaven vorziehen. Mal sehen, wann sich das wieder ergibt. Im Moment ist kein Meerurlaub geplant. Ja. Ich glaube, das war's dann auch so mit meiner Welt. Nein, ich habe es ganz vergessen zu erwähnen. Aber letztes Mal in der Folge habe ich ja meine Still Light Tunic erwähnt. Stimmt. Und es hat sich tatsächlich eine Abnehmerin gefunden. Meine Still Light Tunic hat schon ein neues Zuhause. Sie ist angekommen, die Tage. Und ich freue mich einfach, dass sie hier nicht im Schrank verkümmert. Und ich hoffe, der neuen Besitzerin macht sie genauso viel Freude. Ja, das hoffe ich doch auch, weil es wäre ja echt zu schade drum. Ja. Ja, schön. Das wollte ich noch erwähnt haben. Dann sind wir durch. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr. Ach, wo findet man uns? Wo findet man uns? Ach, das wissen doch jetzt mittlerweile alle. Nein, ihr findet die Shownotes, wo wir vielleicht noch ein paar Dinge verlinken, unter wollgespräche.wordpress.com. Dann sind wir beide bei Reverie zu finden, also einmal natürlich wir beide einzeln, als Käthe, Kaete, Und als Julia 401. Außerdem haben wir einen Thread im Podcasting auf Deutsch Forum. Genau, da gibt es den Thread zu den Wollgesprächen. Und ja, ich glaube, das reicht. Ansonsten findet man uns irgendwie, oder? Ja, alles andere ist ja dann auch verlinkt aus dem Profil. Ich denke auch. Ja, sehr schön. Die nächste Folge wird es vermutlich erst im Mai geben. Wenn ich mir die Reisepläne so angucke, ja. Wenn wir unsere gegenseitigen Kalender so abrufen, wird das vorher nichts. Aber da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber es ist ja auch, wir haben ja schon Anfang April, dann ist Anfang Mai nicht mehr weit. Ich denke auch. Ja, ich würde sagen, im März gab es ja auch keine Folge, wir haben Ende Februar, wobei die letzte Folge kam erst im März raus, obwohl wir sie im Februar aufgenommen haben. Das kann sein. Ja, irgend sowas war das. Also insofern, ihr seht, wir sind ein bisschen zeitverzögert manchmal. Ich hoffe, hier brauchen wir jetzt keine Woche, um sie live zu stellen. Aber das war da nach der letzten Aufnahme tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, wir haben aber auch unter der Woche aufgenommen. Ja, und das macht die Sache mir etwas komplizierter. Ja. Und du warst einfach sehr angeschlagen nach deinem Zahnarztbesuch. Also so im Nachhinein fand ich, es ging. Ja, aber du warst irgendwie nicht so wirklich willens, noch mehr zu tun. Du wolltest schnell nach Hause, hatte ich den Eindruck. Ja, naja, gut. Das waren aber auch einfach anstrengende Tage. Ja, das ist ja alles gut. Ja, dann würde ich doch sagen, au revoir und tschüss. Au revoir und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.